Erster, das sind die Anführer der Familien. Sie kamen mit mir aus Babel. König Artasasta war damals König. Zweiter von Pinehas Familie kam Gersom. Von Itamars Familie kam Daniel. Von Davids Familie kam Hattus. Dritter, er war der Sohn von Sechania. Von Pareus Familie kam Sachaja. Mit ihm waren 150 Männer. Vierter, von Pahat Moabs Familie kam Eljehoenai. Er war der Sohn von Seraja. Mit ihm waren 200 Männer. Fünfter, von Sattus Familie kam Sechania. Er war der Sohn von Jehasiel. Mit ihm waren 300 Männer. Sechster, von Adins Familie kam Ebed. Er war der Sohn von Jonathan. Mit ihm waren 50 Männer. Siebter, von Elams Familie kam Jesaja. Er war der Sohn von Atalja. Mit ihm waren 70 Männer. Achter, von Sephatias Familie kam Sebadia. Er war der Sohn von Michael. Mit ihm waren 80 Männer. Neunter, von Joabs Familie kam Obadja. Er war der Sohn von Jehiel. Mit ihm waren 218 Männer. Zehnter, von Banes Familie kam Selomit. Er war der Sohn von Josiphia. Mit ihm waren 160 Männer. Elfter, von Bebais Familie kam Sachaja. Er war der Sohn von Bebai. Mit ihm waren 28 Männer. Zwölfter, von Asgats Familie kam Johanan. Er war der Sohn von Hakatans. Mit ihm waren 110 Männer. Dreizehnter, von Adonikams Familie kamen Eliphelet, Jael und Semaja. Sie kamen später. Mit ihnen waren 60 Männer. Vierzehnter, von Bigeweis Familie kamen Utai und Zabut. Mit ihnen waren 70 Männer. Fünfzehnter, ich versammelte alle am Fluss Ahava. Wir blieben dort 3 Tage. Ich sah mir die Leute und Priester an. Ich fand aber keine Leviten. Sechzehnter, dann schickte ich einige Männer los. Das waren Elisa, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Sachaja und Mesulam. Sie waren Anführer. Auch Jojarib und Elnathan, sie waren Lehrer. Siebzehnter, ich schickte sie zu Iddo in Kasifia. Iddo war ein Anführer. Sie sollten Iddo und seinen Brüdern sagen, wir brauchen Diener für den Tempel Gottes. Achtzehnter, Gott half uns. Sie brachten uns einen klugen Mann. Sein Name war Serepja. Er war von Lewis Familie. Mit ihm waren seine Söhne und Brüder, insgesamt 18 Männer. Neunzehnter, sie brachten auch Hosapja und Jesaja. Sie waren von Merares Familie. Mit ihnen waren ihre Brüder und Söhne, insgesamt 20 Männer. Zwanzigster, sie brachten auch 220 Tempeldiener. König David hatte sie für die Leviten bestimmt. Alle Namen sind aufgeschrieben. 21. Am Fluss Ahava rief ich ein Fasten aus. Wir wollten vor Gott demütig sein. Wir baten Gott um eine gute Reise. Für uns, unsere Kinder und unser Eigentum. 22. Ich wollte den König nicht um Soldaten bitten. Wir hatten dem König gesagt, Gott hilft allen, die ihn suchen. Aber Gott ist böse auf alle, die ihn verlassen. 23. Wir fasteten und beteten zu Gott. Wir baten ihn um Hilfe. Und Gott hörte unser Gebet. 24. Dann wählte ich 12 Priesteranführer aus. Auch Serepja und Hasapja. Mit ihnen waren 10 ihrer Brüder. 25. Ich wog das Silber, Gold und die Gefäße ab. Das waren Geschenke für den Tempel Gottes. Der König und seine Leute hatten sie gegeben. Auch alle Israeliten dort hatten gespendet. 26. Ich gab ihnen 650 Talente Silber. Auch 100 silberne Gefäße. Und 100 Talente Gold. 27. Dazu gab ich 20 goldene Becher. Sie waren 1000 Drachmen wert. Und 2 Gefäße aus glänzendem Metall. Sie waren so wertvoll wie Gold. 28. Ich sagte zu ihnen, ihr gehört Gott. Die Gefäße gehören Gott. Das Silber und Gold sind Geschenke für Gott. er ist der Gott eurer Väter. 29. Passt gut darauf auf. Bringt es nach Jerusalem. Dort gebt ihr es den Priestern und Leviten. Und den Familienanführern Israels im Tempel. 30. Die Priester und Leviten nahmen das Silber und Gold. Sie nahmen auch die Gefäße. Sie sollten alles nach Jerusalem bringen. Zum Tempel unseres Gottes. 31. Wir reisten vom Fluss Ahava ab. Das war am 12. Tag des ersten Monats. Wir wollten nach Jerusalem. Gott beschützte uns. Er rettete uns vor Feinden auf dem Weg. 32. Wir kamen in Jerusalem an. Wir blieben dort 3 Tage. 33. Am 4. Tag gaben sie das Silber und Gold ab. Auch die Gefäße im Tempel Gottes. Sie gaben es Priester Meremot. Er war der Sohn von Urias. Eliasa, Josabad und Noadia waren auch dabei. 34. Sie zählten und wogen alles. Das ganze Gewicht wurde aufgeschrieben. 35. Die Leute, die aus der Gefangenschaft kamen, brachten Opfer. Sie opferten Gott 12 Stiere für Israel. Auch 96 Widder und 77 Lämmer. Und 12 Ziegenböcke für Sünden. Das waren alles Brandopfer für Gott. 36. Sie gaben die Befehle des Königs weiter. An die Beamten des Königs. Diese Beamten halfen dem Volk. Sie halfen auch dem Tempel Gottes.